Herz schlägt ein Leben lang. Die Zeit schwindet im Flug, es hört nicht auf. Das Rad der Zeit steht niemals still. Die Welt bewegt sich und dreht sich Tag für Tag. Es wird sich endlos weiter drehen. Alle Dinge ändern sich, nichts bleibt einfach stehen. Schritt.